Goldtransporter von der Autobahn und erbeutete 120 Kilo Schmuck und Zahngold. Solch spektakuläre Überfälle gibt es nicht oft, sagt die Polizei. Jetzt steht dafür ein Mann vor Gericht, der sich in der Szene als Gangster-Rapper einen Namen gemacht hat. Hata nennt er sich da und hat vor dem Überfall. Bruder, geh auf Facebook. Was Facebook? Geh auf interpol.com. Klick mein Profil, Bruder. Bitte gib mir gute Kommentare. Maestro. Was Depris? Ich trink rum im Bau. Rauch Sarufs mit Scharmutz im Besuchsraum. Qatar international. Gefundet von USA bis Kurdistan. Wurde verklagt von dem Bastard Hugh Hefner, weil sein Nachbar frech war. Eine Schelle Mobis, Bruder, du weißt, was ich meine. Zu viel Whisky, zu viel Miskin, sie will mich schieben. Sag mal Promis, High Society. Ich hab Hollywood gezeigt, wie's bei uns geht. Scheine 10 in Cayenne Turbo. Und die Soko macht Fotos von Qatar, Baba und paar Kanaks aus Kananbusch und paar anderen Jungs auf der Jagd nach Fluss mit Westen, denn bei uns tragen Kanaks Uzis. Zu viel Hassudis, weil das Fluss ist. Was Facebook? Geh auf interpol.com. Klick Qatars Profil unter Nordland. Hol dir Popcorn und pump den Song von vorn. Ein Platz an der Sonne oder lebenslänglich. Was Facebook? Geh auf interpol.com. Klick Qatars Profil unter Nordland. Hol dir Popcorn und pump den Song von vorn. Qatar spuckt Bass im Knast. Rappers machen überall auf krass. Yo, was machst du? Interpol hat's versucht, in Russland gesucht. Als ich auf Privatjachten Kristall abkratzte von Lila Batzen, auf Flucht von Köln nach Manila fasste. Sie Qatar, hab jetzt 8 Quadratmeter. Straftäter, Kopffick bis Entlassung. Sossis aus Flaschen statt Köfte vom Grill. Doch wenn ich will, kauf ich ganz Kolbstraße. Mois, warte, ich hab was für dich. Zabingo-Bild aus nem Almann-Gebiss. Scharmutz an Strich mit Tattoos auf Titten von nem Babo, dessen Rap du grad pumpst. Pardon, Bruder, mein Flow ist zu asozial. Also, Schubitz. Was Facebook? Geh auf interpol.com. Klick Qatars Profil unter Nordland. Hol dir Popcorn und pump den Song von vorn. Ein Platz an der Sonne oder lebenslänglich. Was Facebook? Geh auf interpol.com. Klick Qatars Profil unter Nordland. Hol dir Popcorn und pump den Song von vorn. Wir knacken landen immer im Gerichtssaal. Bei dem Bullen gibt es zu, Qatar war sein Ziel, als er auf den CL auf der A3 schießt. Er sagt, es gibt Para auf Qatars Kopf. Sehen für den, der Qatars Atmung stoppt. Hazaks schicken jetzt schon Mörder statt Schläger. Denn mein Tod zu bringen ist schwer, frag Sackträger. Trag jetzt Teflon statt Eternapolos. Denn böse Augen schießen schärfer als Fotos. Tief vom Herzen wünsch ihr mir Schmerzen. Denn bin von 10 Mille für Koks zu 10 pro Schub. Oho, jetzt hat jemand nachts kaum Schlaf, weil er für 10 Mille sein Arsch verkauft hat. Aussag VP Informant, Wurst mit Kilos erwischt und sitzt McDonalds. Bescheraf, wie ist das Köln-Bonner Leben, wenn man nur Paranoia hat? Wie Bruder lebt, es sind Straßengeschichten, die Qatars Narben berichten. Du hörst nur von Schmerzkrieg, Para, Zersiepen, Babas und am Ende heißt es Knast oder Kuh. Es sind Straßengeschichten, die Qatars Narben berichten. Du hörst nur von Schmerzkrieg, Para, Zersiepen, Babas und am Ende heißt es Knast oder Kugel.